from downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Ja, lass mal loslegen. Ach nicht. Ja, warte. Ja. Hallo und herzlich willkommen bei From Downtown, einem NBA und Basketball-Podcast, Folge 85. Wie immer präsentiert von der Basket, Deutschlands größtem Basketballmagazin. Mehr Infos auf Facebook und auf der Webseite basket.de. Hallo, auch von mir. Wir haben uns ein bisschen länger nicht gesprochen. Wir sind uns in gewisser Weise mit dem Auf und Ab ein bisschen treu geblieben. Wir werden aber heute dranbleiben und eine sehr, sehr geile Folge oder Episode, besser Memory Lane, aufnehmen. Oh yeah. Da könnt ihr also gespannt sein, was da folgt und was euch auf die Ohren geworfen wird nächste Woche. Mhm. Stichwort werfen ist eigentlich gar nicht immer so schlecht. Wir haben nämlich einen interessanten Vergleich, den wir ziehen wollen oder der in der Sportwelt gezogen worden ist in den letzten paar Wochen, und da wollten wir gleich mal einsteigen, drüber sprechen, wieder so ein bisschen die der Cross-Vergleich American Football, Basketball. Keine Sorge, es geht jetzt für die, die das nicht so interessiert, nicht um Football per se, sondern eher um den Vergleich mit dem GOAT. Das vielleicht als kleiner Tease, was erwartet euch sonst noch heute? Wir haben natürlich über das All-Star-Game zu sprechen, die Starter wurden announced, das machen wir kurz und knackig, und dann gab es einige große Verletzungen, namhafte Spieler. Das nehmen wir dann zum Anlass, die Teams ein bisschen zu analysieren, aber gleichzeitig Lose Some, Win Some zu spielen. Was soll das denn heißen? Ja, also im Prinzip so ein bisschen der Übergang von den Verletzungen mit der Blickrichtung Sommer 2017 auf die Free Agency. Wir gucken nämlich, haben ein paar von den Verletzungen, die jetzt aktuell in der NBA gerade grassieren, Implikationen darauf, und auch bei Spielern, die nicht verletzt sind, aber dann sich theoretisch ein neues Team aussuchen können im Sommer. Wer hat denn dieses Jahr vielleicht ein bisschen was für sein Portemonnaie und seinen zukünftigen Vertrag getan und wer eher nicht? Das besprechen wir nachher. Genau. Genau. Und dann gibt's natürlich noch das adoptierte Team. Yes. Sollen wir jetzt schon verraten, wer es ist? Im Prinzip ich habe es ein bisschen gerickt. Das war nicht ganz so fair. Ich glaube, dass unsere Facebook-Fans, wenn man es so nennen möchte, oder einfach unsere Follower bei Facebook, das nicht so ganz so mitbekommen haben, was da auf Twitter abgegangen ist. Das war so ein bisschen Conspiracy-mäßig, was ich da veranstaltet habe, oder? Ja, du hast es natürlich, also als schlauer Marketingfuchs bist du auf den Hype-Train der öffentlichen Diskussion aufgesprungen, hast eine Liste gemacht in der Umfrage, welches Team wir denn adoptieren sollen, und ein Team hast du nicht per Teamnamen genannt, sondern mit dem ihres aktuell besten Spielers, der auch viel in der Presse zugegen ist, und zwar hast du sie die Embiids genannt. Und wer hätte das gedacht, dass die meisten Votes dann auch auf die Philadelphia 76ers gefallen sind, und die gucken wir uns diese Woche an. Genau, das also dann im letzten Drittel des Podcasts. Ich glaube, das wird sehr interessant, darüber zu sprechen. Ziemlich Tag und Nacht, aber sicherlich ein Team, was ziemlich stacked ist mit Talent, und das ist dann doch auch interessant, darüber zu sprechen. Allen voran natürlich besagter Joel Embiid. Aber fangen wir an mit dem Tease, den ich eben gemacht habe. Ich guck, wie du ja auch, ganz gern American Football nebenher, und ich fand es sehr interessant, dass der Vergleich gezogen worden ist zwischen Aaron Rodgers, dem Quarterback der Green Bay Packers, der wirklich das ganze Jahr über und vor allem unterschiedliche Postseason-Runs verfolgend auch unfassbare Sachen auf das Green gezaubert hat, Würfe aus dem Arm geschüttelt hat, die wirklich kein anderer Mensch wahrscheinlich auf dem Planeten so machen kann. Und da kamen eben Vergleiche auf zum GOAT, zu Michael Jordan. Und ich würde das ganz gern kurz mit dir besprechen. Das kannst du auch gerne paraphrasieren, auf andere Sportarten heben oder sowas. Ist das legitim, das zu sagen, Jordan ranzuholen, sozusagen als Gradmesser für jemand, der so weit über seiner Competition ist? Also, ich finde, oftmals den Vergleich gerade zwischen den einzelnen Sportarten hin immer sehr schwierig, weil die Rolle des Einzelnen, je nachdem über welchen Sport wir sprechen, ja schon sehr stark variiert. Jetzt bei den beiden, verbessere mich, wenn ich da falsch liege, weil du bist, was Football angeht, deutlich besser belesen als ich, aber ich finde den Vergleich jetzt hier alleine nur von ihrer Rolle im Team gar nicht vielleicht so weit hergeholt, weil der Quarterback ja schon gerade, also der Kopf des Teams ist und auch Spiele, wie man jetzt in Person von Aaron Rodgers sieht, alleine theoretisch entscheiden kann. Beim Basketball stehen natürlich auch insgesamt 5 Jungs immer auf dem Platz, aber da ist es ja auch so, dass in den letzten Sekunden oder in den letzten Minuten eines Spiels auch eine Person immer wieder den Unterschied macht. Das heißt, von ihrer Rolle im Team ist es vielleicht gar nicht so, wie gesagt, so weit hergeholt. Jetzt, soweit ich mich mit Aaron Rodgers auskenne, ist es natürlich aber so, dass er noch nicht die gleichen Medaillen und Abzeichen vorzuweisen hat wie Michael Jordan. Also, dass man würde ihn jetzt vielleicht eher dann durch sein Spiel als den besten ever definieren, als über seine Leistung, wie man das sonst immer macht. Jordan mit X Championships, X MVPs und so weiter und so fort. Da hat Aaron Rodgers jetzt deutlich weniger. Ich kenne mich jetzt in der Geschichte... Sein Renommee. Ja, genau. Also in der Geschichte des American Football nicht so super aus. Ich weiß tatsächlich nicht, ob es in dem Moment schon so welche gab, die sportlich schon solche Sachen gemacht haben, wie er jetzt das aktuell tut. So die geläufigsten Namen kenne ich natürlich, aber ja, da müsste ich mich, glaube ich, eher ein bisschen auf dich verlassen, dass du sagst, also das, was Rodgers da gerade in den letzten Jahren oder jetzt gerade bei seinem aktuellen Run hinlegt, das hat es so noch nie gegeben, und da es sowas im Basketball wie Michael Jordan auch noch nie gegeben hat, liegt der Vergleich vielleicht sogar nah. Also es ist interessant, dass du das sagst, weil man das, glaube ich, auf zwei Ebenen runterbrechen kann und im Zweifel auch machen muss. Und das eine wäre eben das Sportliche und das andere wäre der mentale Aspekt. Vielleicht zum Sportlichen. Okay. Ich glaube, dass es super, super schwierig ist, das eben zu vergleichen, sowohl was die, was unterschiedliche Sportarten betrifft, als auch unterschiedliche Äras. Wenn man jetzt nur das Renommee und die Trophy Cases sozusagen nehmen möchte, dann könnte man ja auch sagen, ja, okay, wieso denn nicht Bill Russell? Der hat doch 5 Millionen MVPs und 300.000 Meisterschaften gewonnen. Mhm. Aber das macht man natürlich nicht, weil er in der Zeit gespielt hat, wo der Basketball ein anderer war und auch, ich sag jetzt einfach mal ein bisschen ketzerisch, auch einfacher und simpler, als dass es da der Fall war, als Michael Jordan auf dem Parkett war. Genauso analog könnte man das zum Beispiel mit Dan Marino machen im American Football. Nur dass Dan Marino im Zweifel halt maximal 20 Mal den Ball hat fliegen lassen, und wenn er irgendwie 150 Yards hatte, Passing Yards, dann war das schon ein krasses Spiel. 150 Yards kriegt sogar Kaepernick hin bei den 76ers, die so schlecht waren dieses Jahr. 49ers. Ist aber egal, insofern, waren beide schlecht. Ja, ich war schon im Kopf an später. Insofern macht es jetzt nicht so einen großen Unterschied, oder es ist ein bisschen schwierig, das zu vergleichen. Ich kam da wirklich sehr von der mentalen Ebene. Ich habe dir da was geschrieben, unsere mittlerweile schon infamous WhatsApp-Nachrichten. Ich habe gesagt, hey, im Prinzip ist es doch genauso bei Jordan gewesen. Wenn die Utah Jazz im Finale ausgleichen, aber wissen, es sind noch 15 Sekunden auf der Uhr und Jordan wird den Ball bekommen, dann hast du dieses böse Gefühl im Hinterkopf, das dir sagt, ja, aber letztlich ist das trotzdem nicht genug, weil jetzt gleich dieser eine Typ kommt und der macht alles kaputt. Und der wird dann irgendwas veranstalten und das Spiel gewinnen. Und genau so ist es in den letzten Jahren tatsächlich bei Aaron Rodgers gewesen. Dass jedes Mal, wenn eine Hail Mary-Situation kommt, was ja sowieso wirklich, wie der Name schon sagt, absolut Glück im Prinzip ist, dass man da schon immer gedacht hat, ja gut, Hail Mary, trotzdem wird auf jeden Fall ein Touchdown, so der schleudert das Ding 60 Yards in die Endzone und dann am Ende gewinnen die Packers. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, wo er eben diesen Jordan-Flair, diese Aura dann doch in gewisser Weise besitzt. Auch, und das letzter Punkt vielleicht in der Hinsicht von mir, auch was das Renommee innerhalb der Mannschaft betrifft. Es hat Randall Cobb wurde interviewt und hat gesagt, ja, hey, diese Catches, die ihr machen müsst, 8 Sekunden verschafft er es irgendwie, das Play am Leben zu halten, und dann kommt so ein irrer Pass und ihr müsst irgendwie dann schaffen, ihn zu fangen. Wie kann man sich darauf vorbereiten? Und dann hat er halt bierernst gesagt, ja, das trainieren wir, weil wenn wir den Ball nicht fangen, dann macht er uns das Leben zur Hölle. Der ist dann so fuchsteufelswild wochenlang oder im Zweifel die ganze Offseason. Und das kann dir dann sogar den Job kosten. Dann wirst du aus dem Team gestrichen. Und so war es ja bei Jordan auch. Man nehme das Beispiel, dass er Kerr geschlagen hat bei den Bulls, dass Toni Kukoc im Prinzip komplett im Arsch war am Ende seiner Bulls-Karriere. All diese Sachen, die gibt's ja. Ja, also man redet jetzt natürlich in der jetzt mit im Rückblick darüber, wie selbstlos und toll das ist, dass Jordan auch den offenen Mann gefunden hat, damals bei dem Wurf von Steve Kerr. Ich möchte nicht wissen, was er mit ihm angestellt hätte, hätte der den Wurf nicht getroffen. Aber ja, deswegen meinte ich das gerade. Also dann kann man den Vergleich schon irgendwie so ein bisschen ziehen, weil es eben bei beiden, sowohl beim Football auch beim Basketball, eben ein Spieler in den letzten Sekunden den Unterschied machen kann. Und diese Ruhe, wenn ich mir jetzt Footballspiele angucke, diese Ruhe, die Aaron Rodgers ausstrahlt und wie er dann 10 Sekunden in der Pocket rumtänzelt, wo alle schon denken, okay, das Play ist eigentlich gelaufen, jetzt müssen doch auch die ganzen Verteidiger set sein. Und dann findet er trotzdem noch den offenen Mann. Das ist schon richtig krass. Du hast gerade noch von anderen Sportarten gesprochen. Ich hatte es eingangs in unserem Vorgespräch gesagt. Ich gucke gerade das Viertelfinale der Australian Open mit Roger Federer. Der ist für mich auch so ein Kandidat, wenn wir über die Größten aller Zeiten reden. Jetzt zum Beispiel wieder im Viertelfinale. Roger Federer hat 1-5 im Satz zurückgelegen, dreht das Spiel noch auf 5-5, dann auf 6-5. Das sind solche Spieler, die einfach, wo du nie zu keinem Zeitpunkt des Spiels davon ausgehen kannst, dass das Spiel gewonnen ist, sondern wirklich erst, wenn es vorbei ist, dann weißt du, dass du den geschlagen hast. Aber wenn auch nur noch eine Sekunde zu spielen ist oder ein Wurf oder ein Aufschlag oder wie auch immer oder im Fußball vielleicht ein Freistoß am 16er oder wie auch immer, dann sind das genau diese Spieler, wo du immer damit rechnen musst, dass die das Spiel doch nochmal drehen. Ja, interessant. Also ich glaube, es ist natürlich immer schwieriger, das zu verteidigen, als dass man einfach sagen kann, ja, das stimmt ja nicht. Und in gewisser Weise gibt es natürlich einige Punkte, die gegen diesen Vergleich sprechen, dass er wichtige Playoff-Spiele verloren hat, Rodgers jetzt in dem Fall, dass er noch nicht alt genug ist, beziehungsweise sein Trophy-Case noch nicht groß genug ist und so weiter und so fort. Mich beeindruckt halt dann nur, ähnlich ist es dann auch bei genannten Federer, dieser mentale Aspekt. Ich glaube, das ist wirklich, wo sich die Spreu vom Weizen trennt, was Champions ausmacht und auch Champions, die es halt wiederholen und die nachhaltig Erfolg haben und nicht nur ein One-Hit-Wonder sind, wenn man so will. Ja, und dazu kommt vielleicht noch ein letzter Satz von mir, dass das natürlich auch diese Diskussion immer super schnelllebig ist. Also wenn Aaron Rodgers heute Abend einen Blowout von den Atlanta Falcons kassiert, dann redet da wahrscheinlich in 3 Monaten keiner mehr von diesem Playoff-Run. Wenn die nächsten Playoffs anstehen und er was Ähnliches macht, dann vielleicht wieder. Aber am Ende zählt dann, da haben wir oft schon mal drüber gesprochen, dieses Championship or Bust, wenn du dann irgendwie trotz aller Glanzleistungen in den Playoffs dann ein entscheidendes Spiel verlierst, dann ist auch direkt wieder Essig mit der Diskussion, ne? Ja, das stimmt. Aber ich fand es interessant. Ich glaube, ja, auf jeden man Fall. Kann, ob man nun d'accord damit ist oder nicht, man kann auf jeden Fall den Hut nehmen vor dieser mentalen Stärke, die da gezeigt wird. Wie kriegen wir denn jetzt den Bogen zu den All-Star-Spielern hin? Wir nehmen den Hut auf, der auf dem Boden liegt und verdreckt ist, weil wir uns die Augen reiben mussten über diese Pressemitteilung, die da über den Atlantik schwebte, dass die All-Star-Starter ohne einen gewissen Berserker aus Oklahoma City stattfinden. Oh ja, das stimmt. Also wenn wir von All-Time-Greats reden, vielleicht ist da ja einer dabei bei den All-Stars, der das mal werden müsste. Aber ja, es ist tatsächlich so. Steph Curry wurde, wenn wir mal im Westen anfangen diesmal, Steph Curry wurde bei den Startern reingewählt. Es ist natürlich jetzt nicht so, dass man sich wahnsinnig darüber ärgern kann oder sagen kann, wie kann das denn sein, dass Steph Curry Starter im All-Star-Game ist, wo er die letzten beiden Jahre und davon das letzte einstimmige MVP geworden ist und auch diese Saison natürlich fantastisch spielt. Aber dass Russell Westbrook mit einer Saison, die wahrscheinlich, vielleicht, mal gucken, in einem Average eines Triple-Doubles enden wird, nicht reingewählt wird, das ist einfach schon krass. Absolut. Ich weiß jetzt auch nicht unbedingt, wieso man da Steph Curry unbedingt reinnehmen müsste. es ist jetzt kein absoluter Fauxpas oder kein Skandal, dass das der Fall ist. Wir haben da letzte Woche drüber gesprochen, das wäre jetzt ein bisschen komisch, wenn wir in die andere Richtung tendieren würden, dass uns das im Prinzip nicht so sehr juckt. Ich bin, wie gesagt, damit absolut okay. Es könnte auch Timothée Luwawu Cabarrot sein von den 76ers, wo wir doch schon dabei sind. Das wäre absolut okay. Der Junge hat einen netten Jumper und trifft sehr gute 36% aus dem Feld. Insofern, was auch immer da passiert wird, so soll es dann eben nun sein. Ich war nur sehr froh, dass der Greek Freak tatsächlich im Osten als Starter gewählt worden ist. Analog ist aber auch wieder total jeck, dass natürlich Kyrie Irving dann da jetzt seinen Promi-Starting-Platz bekommt und nicht, natürlich, das muss ich jetzt sagen, und nicht John Wall und oder Isaiah Thomas. Ja, aber komischerweise, also die NBA, da haben wir ausgiebig drüber gesprochen letzte Woche, hat ja die Regeln umgestellt, dass die Fans eben nicht mehr alles voten sollen, sondern das Ganze, sag ich mal, versucht hat, ein bisschen mehr zu validieren, indem sie gesagt hat, na ja, aber jetzt sollen halt mindestens 50% der Votes sollen von Leuten kommen, die sich fantastisch mit dem ganzen Spiel auskennen und die auch nicht nur auf die flashy Highlights reinfallen, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal. Aber wir haben doch gar nicht gevotet. Stimmt, wir beide haben gar nicht gevotet. Wir gehören ja auch haben uns gar nicht gefragt. Wir gehören ja auch zur Media. Naja, aber irgendwie hat sich das dann doch, also ich glaube, ein großer Unterschied zu den Fanvotes, auch mit dem neuen System, ist jetzt überhaupt nicht passiert, weil, wie gesagt, Kyrie Irving, Fan-Favorite, ist trotzdem drin, Steph Curry, Fan-Favorite, ist trotzdem drin. Es ist jetzt nicht so, als wären da nur Leute, die irgendwie Effizienzmonster, PER, Defensive Windshares und was weiß ich, worauf wahrscheinlich alle möglichen Experten gucken, sondern dann geht's bei den Spielern, würde ich mal sagen, auch einfach vielleicht um Sympathie, wen sie reinwählen und wen nicht. Und da wird auch nicht so sehr drauf geguckt, hat er das jetzt verdient oder ist das jetzt irgendwie von seinen Statistiken und Effizienzwerten irgendwie super gerechtfertigt, sondern ja, den Typen mag ich leiden irgendwie, mit dem bin ich schon mal essen gegangen, Bier trinken gegangen, warum nicht, den wähle ich rein. Ja, es wird eher dann witzig oder interessant sein, wer sonst noch so mit reinkommt. Ich glaube, da die Paul George dieser Welt müssen dann gucken. Wie gesagt, Kemba Walker wäre schade, wenn er zweites oder fast schon drittes Jahr in Folge ein Snub wäre. Mhm. Der hat es definitiv verdient. Aber jemand wie Andre Drummond letztes Jahr, ich glaube nicht, dass Drummond dieses Jahr reinkommen wird, wird das nicht unbedingt rechtfertigen. Was ist mit Melo? Ja. Gibt da genug Appreciation? Das wird sehr interessant zu sehen sein. Kommt Embiid dann doch mit rein? Nimmst du jetzt eher Embiid mit rein anstelle von, ich weiß nicht, John Wall? Nein. Ist die Frage. Das geht nicht. Nein, natürlich nicht, aber ich glaube zum Beispiel, dass Embiid auf jeden Fall eine sehr gute Chance hat. Und man hat zwar diese Center-Regelung aufgegeben, sodass im Zweifel jetzt wesentlich weniger Center im All-Star-Game zu sehen sind, aber ich glaube schon, dass ein paar traditionelle Big Men mit reinkommen werden. Boogie wird auf jeden Fall mit reingekommen. Ich gehe ja mal davon aus, dass auch Marc Gasol reinkommt. Mhm. Heißt das dann, dass Rudy Gobert nicht mit reinkommt? Oh, ja, das wäre sehr interessant zu sehen. Das sind schon mal drei. Wenn Gobert reinkommt, was ist mit dem Center aus dem Team, was vor ihnen steht nominell, der Andre Jordan? Das sind alles so Sachen, die absolut geklärt werden müssten. Und ich glaube, da freuen wir uns darauf, das dann doch nochmal anzuschauen. Ich glaube, dass man dann doch noch eine recht große Stahlkraft hat im NBA All-Star-Game, dass man ein bisschen darüber hin und her diskutieren kann. Es ist eine gute Diskussion für ein Sixpack. Ja, das stimmt. Du hast gesagt, am Donnerstag kommen die Reservespieler raus, oder? Ich glaube schon, ja. Ich kann aber auch falsch liegen. Irgendwann diese Woche. Ja, über Mello vielleicht, da habe ich dir diese Woche einen ziemlich ellenlangen Text geschrieben, weil ich mich einen Abend wutentbrannt über die aktuelle Situation der Knicks ein bisschen in die Person Mello reinfuchsen musste, aber das bereden wir vielleicht nochmal an anderer Stelle. Du hattest beruflich noch nicht die Zeit, dich intensiv mit meiner langen Mail auseinanderzusetzen. Vielleicht machen wir das mal nächste Woche. Ich habe sehr wohl gesehen, dass du da jetzt ein bisschen gestachelt hast. Aber zu Recht. Nein, das war schön, das zu sehen. Ich meine, das habt ihr sicherlich auch bei euch zu Hause, wenn ihr mit Herzblut dabei seid und die NBA eure Basketball-Sport oder eure Sportart Nummer 1 ist, dann werdet ihr sicher auch die ein oder andere Message an den NBA-Fan eures Vertrauens schicken und euch ein bisschen ausheulen oder eurer Passion freien Lauf lassen, und das war in dem Fall der Fall, und ich wollte jetzt nicht nur einfach schreiben, ja, sorry, oder ich hab Jokic oder sowas. Das machst du ohnehin jede Woche. Das wäre dann fehl am Platz gewesen. Übrigens, gar nicht mal so gut, dass ich den undankbaren 4. Pick in unserem Fantasy-Draft hatte, um nochmal 5 Minuten eine Fantasy hier mal wieder mit reinzunehmen. Im Prinzip ging da sowieso Curry, Harden und Westbrook weg. Ja. In Hindsight hätte ich dann natürlich Kevin Durant nehmen müssen oder Kawhi oder sowas, aber ich habe Karl Anthony Towns genommen und das hat sich bislang jetzt noch nicht so rentiert. Ist zwar statistisch gesehen sehr solide, aber ist jetzt in einem Jahr der absolut verrückten Zahlen nicht unbedingt ein kompletter Freak. Ja, über ja, wo du gerade Kevin Durant sagst, ich habe nach langer Zeit mal wieder ein ganzes NBA-Spiel von den Golden State Warriors guckt. Ich hatte sogar das Spiel gegen Cleveland nicht komplett gesehen. Ich habe mir das letztens mit einem Kumpel so in Ausschnitten nochmal angeguckt. Aber die Effizienz von Kevin Durant in dieser Saison, gerade in so entscheidend, oder was heißt entscheidend? Entscheidend ist jetzt kein Spiel im Januar, aber in den großen Spielen, sage ich mal, was er jetzt gegen Cleveland und Oklahoma City abgerissen hat, das ist schon krass. Also natürlich sind irgendwie die Runaways beim MVP Voting im Moment Harden und Westbrook und auch wahrscheinlich völlig zu Recht, aber so ganz kann man Kevin Durant da doch nicht vergessen, weil was der da teilweise abzieht, ist echt allererste Sahne. Ja, nee, das stimmt definitiv und ich glaube, dass da auch er ziemliches Feuer in sich hat, das jetzt eben tatsächlich allen zu beweisen und nicht diesen Backseat zu nehmen und zu sagen, ja gut, ich bin jetzt hier mit den beiden oder zwei der besten Shooter in der Liga-Geschichte vereint. Ich bin jetzt irgendwie Second Banana. Ich glaube, man sieht sehr stark, dass er der dominanteste und visibelste Spieler in dem Superteam sein möchte und das ist ihm bislang auch gelungen. Also wenn du jetzt einfach mal aus dem Stegreif sagen müsstest, wer hatte den größten Impact in dem Team, dann werden, glaube ich, die meisten Leute Kevin Durant nennen, wenngleich das natürlich ein bisschen unfair ist, weil Steph Curry wahrscheinlich der größte Decoy offensiv in der Geschichte des Basketballsports sein wird. Insofern ist das ein bisschen schwierig, das direkt zu beantworten. Ja, aber nochmal zu der All-Star-Diskussion zurück. Was sagt ihr denn dazu? Also ist das total unfair, dass Russell Westbrook nicht drin ist oder wie wir letzte Woche besprochen haben, kratzt euch das All-Star-Game eigentlich gar nicht oder ist euch das schon ein Stück weit wichtig, weil ihr sagt, naja, das hat ja immer noch einen gewissen Stellenwert und deswegen ist das schon scheiße für Westbrook, dass er jetzt nicht in die Starter reingewählt worden ist. Prügelt das einfach mal in Form von Kommentaren bei Twitter oder Facebook unter unsere Postings. Auch die Person Kyrie Irving wird ja immer wieder heiß diskutiert, jetzt gerade im Vergleich mit Isaiah Thomas, mit Kemba Walker, mit John Wall. Lasst mal was da und sagt mal, ob euch das eigentlich völlig kalt lässt oder ob ihr euch schon, ob das schon für Stirnrunzeln bei euch gesorgt hat. Eine Sache habe ich noch. Du musst zwei Spieler daheim lassen. Wer schafft es nicht ins All-Star-Team des Westens? Folgende Spieler, 2 von 5. Karl Anthony Towns, DeMarcus Cousins, CJ McCollum, Marc Gasol und Gordon Hayward. CJ McCollum als erster. Schwierig mit den anderen, du. Schwierig. Also ich könnte sonst auch Lillard sagen, das macht das Ganze noch ein bisschen schwieriger, weil Thompson ist auf jeden Fall drin, Chris Paul ist drin. Also Gordon Hayward muss auch mit rein, weil Utah einfach eine Bombensaison spielt. Ich mag Memphis und deswegen gehört fast Marc Gasol auch damit rein. Ist echt nicht einfach. Was vielleicht, ja, Boogies Statistiken sind einfach zu stark, als dass man ihn draußen lassen könnte. Ja. Weil, also McCollum wäre für mich der offensichtlichste Streichkandidat. Danach müsste ich echt mich mal da reinfuchsen, glaube ich. Ja, aber wie ihr seht, es gibt auf jeden Fall ein paar interessante Gedankenspiele, die man machen kann. Einen, den ich gerade genannt habe, ich weiß gar nicht, müsste ich mal schnell rechnen. Ich glaube, der ist dann gar nicht dabei, auch wenn er als All-Star gewählt werden würde. Chris Paul fällt 6 bis 8 Wochen raus mit Finger kaputt. Wie nennt man Ligament auf Deutsch? Finger kaputt. Okay. Ja, der medizinische Fachbegriff ist Finger kaputt. Der Finger ist kaputt, er muss 6 bis 8 Wochen ausfallen. Ja, leider Gottes. Also die Clippers und sind echt. Und das ist der zweite All-Star, der momentan nicht für die Clippers auf dem Parkett stehen kann. Wie sehr wird das sie in den Standings zurückwerfen? Houston ist schon vorbeigezogen, ziemlich deutlich. Okay. Utah ist gleich auf. Meinst du, dass dadurch der vierte Rang im Osten oder sage ich mal der dritte oder vierte Rang im Osten, im Westen gefährdet sein wird dieses Jahr? Ja, also gefährdet oder auf jeden Fall. Wie stark gefährdet? Ja, ich glaube schon. Also gerade Utah, ich meine, die beiden Teams, die Clippers und Utah, wir haben ja über Utah schon gesprochen. Bei Utah werden gerade so langsam alle fit und bei den Clippers brechen sie alle weg und 6 bis 8 Wochen. Wie viele Spiele sind denn das? Also durchschnittlich vielleicht 3 Spiele pro Woche, dann hättest du 18 Spiele, dann hättest du vielleicht 20 Spiele, je nachdem, wie lange es geht, fällt er jetzt aus. Das ist mindestens ein Viertel der Saison, wo dein bester Spieler fehlt. Und Blake Griffin muss man auch gucken, wann er jetzt zurückkommt und ob er direkt wieder so super fit ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass das auch echt böse in die Hose gehen kann und man sich vielleicht auf Platz 5 oder 6 wiederfindet, je nachdem. Memphis ist auch so ein Team, wo du sagen kannst, hey, wenn die jetzt, sag ich mal, die nächsten 20 Spiele irgendwie so, sagen wir mal, ja, 15 zu 5 werden sie natürlich nicht machen, aber irgendwie so vielleicht 12 zu 8 oder so finishen, dann könnte das schon reichen, um auch an den Clippers vorbeizuziehen. Wenn man jetzt bei den Clippers mal sagt, hey, vielleicht geht das ja auch so in diesen Wochen 7 zu 13 oder irgendwie so aus, dann bist du auf einmal Rang 6, hast keine Homecourt Advantage mehr, das könnte schon ins Auge gehen. Ja, das stimmt. Das wird ihnen sehr wehtun. Ich glaube auch nochmal mehr, wenn ihr da Point Guard und vor allem der Point God in dem Fall dann verletzungsbedingt fehlt, hast du eben dann nur Austin Rivers und Raymond Felton auf der Bank. Jamal Crawford wird ein bisschen mehr machen müssen. Ich glaube, dass die Effizienz von JJ Redick sehr darunter leiden wird. Ja. Also ich glaube, dass das insgesamt das Team schon sehr, sehr viel schlechter macht, was ja auch verständlich ist. Er ist einfach so dominant und so wichtig als Hirn des Spiels der Clippers, dass man das nicht wirklich kontrollieren kann. Ja, offensiv wie defensiv, ne? Also ich glaube auch, der gefährlichste Punkt ist halt, dass alle um ihn herum automatisch schlechter werden, wenn er oder ineffizienter werden, wenn er nicht auf dem Platz ist. Und defensiv ist Chris Paul auch einfach echt eine Bank. Und das wird schon schwierig zu kompensieren sein, gerade mit so Pfeifen wie Raymond Felton. Wir haben aber noch ein paar andere Verletzte, über die wir sprechen sollten. Und da rücken wir schon so langsam in die Nähe von unserem nächsten Take, Win Some, Lose Some. Denn Pau Gasol bei den San Antonio Spurs hat sich verletzt und fällt eine Zeit lang aus. Und Rudy Gay Hand kaputt. Der schulmedizinische Fachausdruck dafür. Und Rudy Gay hat's richtig übel erwischt. Ja, im Prinzip der Belzebub der Verletzungen. Ja. Achillessehne gerissen. Das ist so der Klassiker. Ich glaube, dass bislang nur ein halbsterblicher, semi-halbsterblicher davon zurückkam wirklich und das war Kobe Bryant. Mhm. Insofern sehr, sehr bitter. Du sagst es, du hast es ein bisschen geteasert. Rudy Gay, einer der wenigen überdurchschnittlichen Flügelspieler, die auf dem Markt waren als Free Agent nächstes Jahr. Ich denke, er wird da eher so jetzt um die Einjahresvertrag oder 2 Jahre 20 Millionen bestenfalls sehen können mit Teamoption im zweiten Jahr. Sowas würde mir auch passen. Ja, er hat ja die Möglichkeit für 15 Millionen, knapp 15 Millionen bei Sacramento zu bleiben, aber ich glaube, das hatte er schon vor der Saison ausgeschlossen, egal welche Rahmenbedingungen es gibt. Aber es ist natürlich jetzt nicht leichter. Die Verhandlungsbasis wird nicht besser für ihn mit einer Achillessehne. Also, ob das jetzt für die Saison Implikationen hat, glaube ich, müssen wir nicht lange drüber reden. Bei Rudy Gay eigentlich ist es scheißegal für die Sacramento Kings, weil entweder sie rutschen auf den 8. Platz in den Playoffs und werden dann von Golden State misshandelt in der ersten Runde, ob mit oder ohne Rudy Gay oder eben nicht. Aber für Pau Gasol und die Verletzung bei den San Antonio Spurs könnte es, da der Kader vielleicht nicht mehr so tief ist wie in den letzten Jahren, schon, also sie werden jetzt nicht großartig deswegen abrutschen, aber ihnen fehlt eine legitime Option und in so einem Alter, in dem sich Pau Gasol jetzt befindet, ist ja auch immer die Frage, ob man überhaupt nochmal richtig zurückkommt. Ja, also er wird auf jeden Fall zurückkommen und ich glaube, er wird auch schon leistungsmäßig. Natürlich. Also ich glaube auch, dass das für dieses Jahr jetzt nicht die größten Implikationen hat. Die Hand ist jetzt auch nicht das Knie, wo es dann so schnell wieder zwickt. Ich habe mir selber mal die Hand gebrochen und das ist ja im Prinzip wirklich so, das verheilt ziemlich solide und der Knochen ist in der Regel dann dann sogar noch stärker und robuster als vorher. Nein, kein Scheiß. Und auch du schießt nach wie vor elegante 50% aus dem Feld. Also brauchst sich Pau Gasol da keine Sorgen. Direkt unterm Korb, ohne Gegenspieler. Ja. 50%. Ja. Bei Layups. Bei der Layup-Line. Draußen. Wenn wir wieder über unsere eigenen Füße stolpern. Aber da freue ich mich ja auch schon drauf. Man wird alt. Ich war heute im Krankenhaus und habe mir direkt mal schön ein MRI schedulen lassen für mein Knie mal wieder, damit ich wieder mal irgendwie traurig werden darf. Aber lass uns nicht darüber sprechen. Du bist auch eins. Es ist ja auf jeden Fall weniger schlimm als ein gebrochener Fuß. Ja. Ich? Du bist eins der größten What-Ifs der Düsseldorfer Freiplatzgeschichte. Ja, also ich glaube, dass ich so als achter Mann von der Bank schon gut Energie und Trash-Talk bringen kann. Easy. Also ich glaube, bei uns beiden sind fantastische 2 Minuten an jedem Sonntag problemlos möglich. Durchaus, durchaus. Also ich meine, es gibt da auch keine Handshaking-Rule. Insofern mache ich den guten Dirk Nowitzki Swipe-Down-Move. Den habe ich immer sehr gut drauf. Also ich versuche schon auch so alle, mindestens bei jedem dritten Mal, entweder den Ball oder die Hand des Gegenspielers voll zu erwischen. Ja, und es ist auch, also es stellt die Defense auch vor unlösbare Probleme, wenn man im 3 gegen 3 gegen uns switchen müsste. Da ist ja sofort ein Mismatch, Phil. Sofort. Und ich meine, wenn ich einmal nach 4 Versuchen dann mal einen Jumper treffe, dann läuft mein Mund auch heiß. Also ich wollte gerade sagen, das kriegt sofort jeder mit. Das kriegt sofort jeder mit, auch auf dem Nebenplatz, die wissen, dass du einen Jumper getroffen hast. Ja, ja, man sagt ja diese, weißt du, bei 2K gibt's diese Mikrowellensache, weißt ja. Du, dieses Icon. Und also ich lauf schneller heiß als Klay Thompson, weil wenn ich mal einen treffe, dann ist es bestimmt 30% wahrscheinlich, dass ich den nächsten auch. Ja, meine Mikrowelle auf dem Freiplatz ist so ein bisschen so induktionsherdmäßig. Sobald ich heiß gelaufen bin, sobald du den Topf von der Induktionsherdplatte nimmst und die Hand drauf legst, ist eiskalt. Ja, können wir theoretisch ja eigentlich auch jetzt an der Stelle durchaus mal einen Shoutout machen. Wir haben einen guten Freund von uns, der ist Grieche, hat das natürlich auch vorweg. Bester Spitzname der Welt natürlich auch, heißt Lampe. Ja. Und Lampe ist aufgrund deines Ursprungs als Grieche schon wesentlich besserer Werfer als eigentlich schon wir beide auch. Sein Problem ist halt, er muss es immer nur bis zur Dreierlinie schaffen, weil in der Regel ist der Ball dann schon wieder auf dem Rückweg. Ja. Wenn er zur Dreierlinie getrottet kommt, mag er offen sein, aber es liegt eher daran, dass das andere Team längst schon ein Layup bei uns gemacht hat. Ja, und was man bei uns allen dreien, man kann keine Zeitung mehr drunter legen, wenn wir hochspringen, glaube ich. Ja, ich schreie die Zeitung dann auch an. Ja. Ja, ich habe dann auch immer das. Bei mir sind es auch Materialfehler, einfach auch Schuhe und Socken und Witterung. Aber wenn alles. Ja, passt, also mein Secondhand-Schuh-Deal von Nike läuft jetzt auch nach 6 Jahren eigentlich mal aus. Ja. Insofern musste ich mir dann neue Schuhe kaufen. Aber ja. Kommen wir zu unserem kleinen Spiel. Wir haben natürlich in riesiger Vorbereitung euch ein kleines Jingle vorbereitet. Ding, ding, ding, ding, ding. Leider nicht. Lose Some, Win Some nennen wir es. Yes. Und es ist ein kleines Spiel. Du kannst mir gerne die Position nennen und ich nenne dir passend dazu einen Spieler, der entweder enorm hoch oder enorm runter geht. Und vielleicht können wir dann ein bisschen die Saison analysieren oder kurz 1-2 Sätze zu ihm sagen dieses Jahr und in welche Richtung und Hemisphären es sich dann vertraglich in der Offseason bewegen wird. Du hast Rudy Gay genannt. Sollen wir vielleicht anfangen mit einem, der im Zweifel sehr viel Geld verloren hat auch? Ja, also sollen wir es positionsmäßig machen oder einfach mit den größten Namen oder wie auch immer? Du hast also die Liste vorliegen. Ja. Yes, ich habe die Liste vorliegen. Ich habe ein paar, da habe ich ein Fragezeichen, da kannst du mir also sagen, ob es hoch oder runter geht. Und bei anderen ist es ziemlich obvious. Nehmen wir doch einfach mal gerade zwei Shooting Guards, die ziemlich sich so sehr unterscheiden wie Tag und Nacht. Man hatte auf der einen Seite Kentavious Caldwell-Pope. Und auf der anderen Seite, halt dir bitte die Ohren zu, Ben McLemore. Beide Free Agents. Ben McLemore verdient dieses Jahr $300,000 mehr als Kentavious Caldwell-Pope. Die liegen beide bei 3 Millionen. Ja, dabei wird es ja, also das ist glaube ich sehr offensichtlich, dabei wird es nicht bleiben. Ben McLemore, Also Ben McLemore steht kurz davor, Chinesisch lernen zu müssen, glaube ich, wenn man es jetzt mal mit Caldwell Pope verteilt. Ja, also Caldwell Pope ist relativ jung, das sind sie beide, aber ich glaube, der Vergleich zwischen den beiden, der hinkt an allen Ecken und Enden. Außer, dass die gleiche Position spielen, haben sie, glaube ich, nicht viel gemein. Wie viel verdient denn Caldwell Pope aktuell? 3 Millionen. 3 Millionen. Und er ist jetzt an... Restricted Free Agent. Ah, Restricted, okay. Yes, also er wird, denke ich, bei Detroit bleiben. Ja, das denke ich auch. Da wären sie wahnsinnig, wenn sie das nicht matchen würden. Ja, also der wird mit Sicherheit locker das Doppelte verdienen, wie Ben McLemore, oder? Also ich würde noch mal wesentlich mehr gehen. Also ich würde sagen, Pope fängt bei 12 an. Ich glaube schon, dass das ein Spielertyp ist, der den Dreier trifft und sowohl den Flügel als auch Point Guards verteidigen kann. Das ist, glaube ich, so eine der Position oder eine der ja, vielleicht am meisten nachgefragtesten Spielertypen in der gesamten Liga. Ich glaube, dass du nämlich Flügelverteidiger hast, die sind dann aber nicht schnell genug, um Guard zu verteidigen. Und Caldwell Pope kann im Prinzip beides machen. Insofern glaube ich, dass er da schon ziemlich gut cashen wird. Ich gehe so davon aus, dass er, weiß ich nicht, 4 Jahre 60 bekommen würde. Ja, ich wollte gerade nämlich sagen, weil 12 wäre vielleicht schon zu niedrig angesetzt, wenn ich jetzt mal überlege, dass, gut, es sind die Knicks, aber es gab auf jeden Fall einen Markt für ihn, dass Courtney Lee schon 12 Millionen im Jahr verdient über 4 Jahre und erst 30 und Caldwell Pope ist deutlich höher. Ja, das stimmt. Dann sollte es eigentlich eher schon in Richtung 15, vielleicht sogar 16 Millionen im Jahr gehen, oder? Ja, ich denke auch. Chinesisch hört sich ganz gut an, Ben McLemore sicherlich nicht mehr so lange in der Liga, da wird das Over-Under eher so bei 2 Jahren liegen oder 2,5. Hm. Nehmen wir noch 2 andere Spieler, Power-Forwards jeweils, eher moderne Power-Forwards, und da sieht's auch ein bisschen unterschiedlich aus, sowohl vom Spielertyp als auch vom Lookout. Ich würde einen Spieler nehmen, Otto Porter, auch Restricted Free Agent, ist bei schlappen 4,8 Millionen dieses Jahr und ist sicherlich sehr deutlich nach oben zeigend. Und der andere Spieler ist Nikola Mirotic von den Chicago Bulls. Verdient 5,5, also sind beide in einer ähnlichen Preisklasse, auch Restricted Free Agent, aber hat bislang, glaube ich, nicht so viel gemacht, was einem vom Hocker haut dieses Jahr. Nee, vor allem haben wir bei Mirotic schon mal drüber gesprochen, dass er halt echt nach wie vor falsch eingesetzt wird, weil man ihm weiterhin unterstellt, er wäre ein effizienter Schütze von der Dreipunktlinie, was er einfach nicht ist, faktisch. Und da schießt er, ich weiß nicht, irgendwie, ich glaube, unter 35%. Auf der anderen Seite, Otto Porter ist genau der Spielertyp, über den du gerade gesprochen hast. Er ist eigentlich relativ unauffällig, dennoch kann er in der Verteidigung seinen Mann stehen. Ist jetzt niemand, der wahnsinnig oft seinen eigenen Schuss kreiert, aber eben die freien Würfe dann relativ effizient trifft. Also dazu noch recht jung. Ich glaube, Mirotic ist so, Tweener will ich nicht sagen, aber so wie haben wir die Denver Nuggets damals genannt? So nicht Fisch, nicht Fleisch, so Tofu-mäßig. Tofu-Wurst. Tofu-Wurst, genau. Tofu-Bratwurst. Tofu-Bratwurst. Das ist irgendwie so ein bisschen Nikola Mirotic, weil du nicht weißt genau, was du mit ihm anfangen sollst. Ich glaube aber tatsächlich, dennoch, aus irgendeinem Grund wird er relativ viel Geld verdienen. Ja, also relativ viel Geld ist in der NBA so eine Sache. Also überdurchschnittlich. Relativ viel Geld wäre für mich aufs Jahr gerechnet auch ein 10-Day-Contract. Das wäre schon großartig. Wie gesagt, wenn meine Telefonnummer 00861305252285 bringt sehr gute Energie. Ich weiß nicht, ich glaube, er hat schon sehr viel Geld verloren. Ich weiß nicht, ob die Chicago Bulls da nochmal rangehen dieses Jahr. Du hast Doug McDermott, du hast Bobby Portis, der durchaus auch so als Vierer ein bisschen das Tweener auf der Stirn geschrieben hat. Ich glaube nicht, dass er ein Bull bleibt. Das vielleicht. Ja, da müssen sie sich vielleicht entscheiden. Während Otto Porter ein absoluter Resign ist. Also das ist ein No-Brainer. Ja, da gehe ich auch von aus. Ich glaube, die Bulls müssen sich vielleicht auch zwischen Mirotic und Taj Gibson entscheiden. Mirotic, ich bin auch kein Riesenfan von Mirotic. Also ich würde auch sagen, dass Otto Porters Flugkurve ganz klar nach oben zeigt. Aber ich meine nur, klar, viel Geld ist fast alles, was du in der NBA verdienst, aber ich glaube trotz dessen, dass Mirotic aufgrund des Rufes, den er vielleicht unberechtigterweise hat, dennoch überdurchschnittlich viel Geld auch für NBA-Verhältnisse verdienen wird. Zwei Leute, die sehr viel abseits des Balles machen und da sehr, sehr wichtig sind offensiv, im Offensivkonzept ihrer Teams respektive, sind auch Free Agent, beide unrestricted. Über einen haben wir letzte Woche ein krasses Lauffest gehabt, George Hill wird Free Agent und JJ Redick wird auch Free Agent. Beide, George Hill verdient 8, JJ Redick knappe 7 dieses Jahr. Ich glaube, wir sind uns einig, dass das ein guter Rise, gute Erhöhung sein wird in ihrem Gehalt. Wie wahrscheinlich siehst du denn, dass sie dann den Verein wechseln werden? Ich glaube nicht, dass George Hill den Verein wechseln wird. Ich glaube, das wäre jetzt der falsche Zeitpunkt. Utah ist auf dem aufsteigenden Ast und er hat da eine super Rolle als Führungsspieler in dem Team. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass er das aufgeben wird. Und da er wirkt auch nicht wie der Typ, der jetzt vielleicht dann auf den letzten Dollar schielend dann deswegen das Team wechseln wird. Bei JJ Redick, vielleicht mal abzuwarten. Also ich glaube, viel hängt davon ab, was Chris Paul in der Free Agency machen wird. Wenn Chris Paul das Team verlässt und die Clippers sich dann entscheiden, dieses Dreiegestirn zwischen Paul Griffin und DeAndre Jordan vielleicht gänzlich aufzubrechen, dann wird sich auch JJ Redick überlegen müssen, was er macht. Ich glaube, dass JJ Redick einen Maximalvertrag kriegen wird von irgendeinem Team. Dann wird sich zeigen, glaube ich schon. Und dann wird sich zeigen, ob das die Clippers sind oder nicht. Wohlwissend als GM, dass man da vorsichtig sein sollte, denn er ist natürlich auch so wahnsinnig effizient, weil er mit jemandem wie Chris Paul zusammenspielt. Wenn er jetzt keinen starken Point Guard an seiner Seite hat, dann sehe das vielleicht anders aus. Ich mag mir aber gar nicht ausmalen, wir haben jetzt vor 2 Wochen über Kyle Korver gesprochen, stell dir vor, JJ Redick würde im Team der Cleveland Cavaliers spielen und die Bälle von LeBron kriegen, oder er würde die Bälle im System der San Antonio Spurs oder Golden State Warriors bekommen. Deswegen glaube ich schon, er kann zu einer richtig brutalen Waffe in den guten Teams, die seiner Spielweise eben zuträglich sind, werden. Und irgendein Team wird auf jeden Fall mehr als 20 Millionen bezahlen. Ja, ist nur interessant, weil du eben gesagt hast, dass eher Teams sein werden, die im erweiterten Contenderkreis sind, und die haben in der Regel nicht so wirklich viel Capspace, was Free Agents betrifft. Insofern wird es interessant zu sehen sein, ob da ein Team aus dem Mittelfeld dann da rangeht und in der Hoffnung eben in diesen erweiterten Contenderkreis dann eben aufzusteigen. Ich habe noch ich würde sagen, wir machen noch 2 Paarungen. Ja. Und dann habe ich noch als kleinen Bonus habe ich die chinesische Liste, also all diejenigen, die super Agent sein werden und nicht mehr in der NBA sein werden, da haben wir ein paar alte Bekannte, und kann dann meinetwegen auch nochmal sagen, die Jungs, die am meisten Geld verloren haben oder weniger Geld verdienen werden, aber fangen wir doch mal an mit 2 Big Men. Über einen werden wir später sprechen, du ahnst vielleicht schon, wer es ist. Da ist es ein bisschen schwieriger, da weiß man nicht, ob es wirklich groß nach oben geht oder ob sie sich Geld gekostet haben, und das ist Alex Len und Nerlens Noel. Beide Restricted Free Agents respektive, haben aber jetzt keine Breakout-Seasons gehabt, um ehrlich zu sein. Ne? Nee. Ja, also ich glaube, die Rolle, in der Nerlens Noel gerade steckt, ist schwieriger als die von Alex Len. Denn Alex Len könnte auch einfach weiter bei den Phoenix Suns bleiben und muss die ganze Sache einfach nur aussitzen, um mehr Minuten und einen Starterplatz zu kriegen, denn Tyson Chandler wird das Ganze nicht mehr ewig machen. Bei Nerlens Noel sieht's anders aus, weil er hat 2 Leute vor sich, die blutjung sind, mit Embiid und mit Okafor, und müsste sich da gegen die durchsetzen. Deswegen, ich glaube, dass er der erste Trade-Kandidat noch ist, bevor die Saison abgeschlossen ist, dass er das Team nochmal wechseln wird, dann aber auch nicht vorzeitig verlängern wird. Durch seine Verletzung ist natürlich auch ähnlich wie bei Rudy Gay so die Argumentation schwierig, da richtig viel Kohle zu bekommen. Er ist eher in der Beweispflicht. Ja, wie siehst du das? Also ich glaube, Alex Len fliegt weiterhin so ein bisschen unterm Radar, wird, ich glaube, bei Phoenix bleiben und warten, bis Tyson Chandler entweder woanders hingeht oder retired. Und Nerlens Noel steht so ein bisschen jetzt am Scheideweg seiner Karriere. Ja, bei ersterem war es ein ziemlicher Bummer vom Front Office, da so eine Pseudo-Twin-Tower-Situation eben herzustellen, wo Tyson Chandler zu gut ist, wirklich um Minuten zu teilen, um jetzt nur 20 Minuten zu spielen. Das er rechtfertigt eigentlich mit seiner Leistung schon mindestens um die 30 Minuten. Insofern wird er natürlich ein bisschen gehemmt. Ich glaube, Alex Len denkt immer noch, dass er ein Vierer im Körper von einem Fünfer ist. Manchmal macht er bisschen verrückte Sachen und denkt, er könnte jetzt ein bisschen Jumpers nehmen am laufenden Band. Das wundert mich dann doch recht deutlich. Gleichzeitig denke ich, dass er von den Anlagen her schon ein durchschnittlicher Center in der Liga sein kann. Und das ist ja durchaus ein Kompliment, wenn er das schaffen würde. Wenn man sich ja zum Beispiel mal Mason Plumlee anschaut, Miles Plumlee anschaut, der respektabel sich eine Nische erarbeitet hat in der Liga als, sage ich mal, was Top 20 Center in der Liga, was ja sehr, sehr gut ist. Und ich glaube, dass da durchaus Alex Len auch hingehen kann. Nur das wird noch, wie du sagst, ein paar Jahre brauchen. Und über Nerlens Noel lassen wir vielleicht dann uns später noch mal ein bisschen mehr drüber sprechen. Gib mir die chinesische Liste. Gut. Die chinesische Liste. Meta World Peace, Anderson Berger, Jason Terry, Sasha Vujicic, Reggie Bullock, Luke Babbitt, CJ Wilcox, Bobby Brown, Damian Rudess und Brian Roberts. Wow. Also Sasha Vujicic, muss ich dir leider sagen, solange Phil Jackson irgendwas in der Liga zu sagen hat, wird Sasha Vujicic in Lohn und Brot stehen. Das glaube ich leider schon. Sag nochmal die ersten drei. Ich habe gerade irgendwie ein Meta World Peace, Anderson Varejao und Jason Terry. Jason Terry wird nicht nach China gehen, er sagt. Der called it quits. Meinst du, es ist soweit? Das war's? Ja. Ja. Ja, ich glaube schon. Interessanter, das können wir uns aufheben, aber interessanter wäre zu wissen, ob es das war für Dirk. Kann ich mir echt vorstellen. Man sollte echt sich ein paar Spiele angucken. Aber ich weiß nicht, ob er das nochmal macht nach dieser ganzen Achillessehnen-Geschichte. Ich glaube, da weiß er, dass das nach einer Offseason nochmal ein bisschen stärker sein wird nächstes Jahr. Dem müssen wir wirklich ein längeres Segment widmen, wenn das so sein soll. Ich habe eine kurze Sache noch und bin da jetzt gerade drauf gestoßen, als du Chinesischliste gesagt hast, denn es gibt ein mega interessantes Turnier oder eine Liga, die für nächsten Sommer angekündigt worden ist. Und zwar von Ice Cube, dem Rapper, der das Big Three Tournament ins Leben gerufen hat. Das heißt, alte NBA-Spieler, die längst retired sind und mehr washed up als weiß ich nicht was, werden gegeneinander spielen. Natürlich teilweise klangvolle Namen und das im Modus 3 gegen 3 über 10 Wochen im Sommer soll das Ganze gehen. Nur Halfcourt gegeneinander, es wird eine 4-Punkte-Linie geben, habe ich gelesen. Und da sind unter anderem solche Namen dabei wie Allen Iverson, Gary Payton, George Gervin, Chauncey Billups, Al Harrington, Ricky Davis. Die werden alle gegeneinander antreten. Ich glaube, das wird eine ziemlich witzige Geschichte, dieses Tournament. Nachdem du erst Allen Iverson und Gary Payton genommen hast, dachte ich, was macht es da einen Sinn, eine 4-Punkte-Linie zu haben? Als du dann aber Chauncey Billups und Al Harrington genannt hast, natürlich sofort. Einziger Fehler ist natürlich, dass sie noch nicht Charlie V angerufen haben. Oh ja. Muss damit spielen. Der wird das Netz zum Brennen bringen von 4 Punkten. Er hat also direkt, dann hat er entspanntes nach 4 Würfen 16-Punkt-Porter. Insofern, coole Sache. Definitiv. Ja, ich glaube, das wird witzig. Tatsächlich, der Modus ist so, das habe ich heute Morgen erst gelesen, das Spiel hat keine zeitliche Beschränkung, sondern es geht bis 60. Wer zuerst 60 Punkte hat, der hat gewonnen und wenn einer zuerst 30 Punkte hat, dann gibt's eine 7-minütige Halbzeit. Und dann wird weitergespielt nach der 7-minütigen Halbzeit, bis jemand 60 hat. Also egal, wie lange das Spiel geht, ja. Wer zuerst 60 Punkte hat, hat gewonnen. Ich glaube, das wird. Ach so, wer auch noch dabei ist, Phil. Jason Williams, White Chocolate, wird auch mitspielen. Oh, cool. Ja, ich glaube, das wird richtig witzig. Das nur am Rande für die Leute, die vielleicht schon Chinesisch in der Volksschule waren und Chinesisch gelernt haben, die haben jetzt die Chance, bei Ice Cube auf dem Platz nochmal was zu reißen. Ich würde gerne noch ganz abschließend ein paar Spieler nennen, die richtig viel Geld verloren haben. Mhm. Tyreek Evans. Oh ja. Thiago Splitter. José Calderon, Jared Salinger, Darren Collison, das sind alles so Jungs, Donatas Montiunas, die sehr viel Geld verloren haben. Boah, Montiunas ist sehr, echt sehr viel Geld. Yes. Was meinst du denn? Und ein Mea Culpa, ich habe meinen neuen Olapido. Oh, hast du? Mason und Miles Plumlee. Ich habe Miles gesagt, wo ich Mason nennen wollte. Es ist aber auch nicht einfach. Die sehen auch alle gleich aus, die Jungs. Ist nicht schlimm, Phil. So, das war die große Lose Some, Win Some Bonanza. Ich glaube, es hat... Ja, fand ich auch. Letzte Frage, was Geld verdienen angeht, weil mich das natürlich fast um den Schlaf bringt und ich fiebrig nachts manchmal aufwache. Wie viel ich arbeite umsonst. Wie viel Geld würdest du maximal im Sommer Derrick Rose geben? Und wie viele Jahre und wie viel Geld? Oh je, hör doch auf damit. Nee, sag. Also so, dass er es auch nehmen würde, ja? Weil sonst kann ich ihm ja kein Minimum vertragen. Ja gut, okay, dann zweigeteilt. Dann sag mir einmal, wie viel du als GM ihm geben würdest und dann sag mir mal, welches Angebot. Also er kriegt eine Pistole vor den Kopf und muss alles annehmen, was ich ihm anbiete, ja? Machen wir es so. Und dann einmal dann ohne Pistole, was du glaubst, was er kriegen wird. Wenn, also die Pistolenvariante würde ich ihm tatsächlich 2 Jahre a 8 Millionen geben. Krass. Mit einer Teamoption im zweiten Jahr. Im ersten Jahr schon. Nach einem halben Jahr. Heftig. Und was er annehmen wird, was sind das? 3 Jahre 35? Kriegt er mehr als das? 3,40? Easy, Phil. Ja, wahrscheinlich, du hast recht, 3,50. 3,50 wird er unterschreiben. Denke ich auch. Ohne Option. Armes Deutschland, würde meine Oma sagen. Bitte, bitte lass es nur nicht die Nix sein. Sonst jeder. Scheiße. Ja, so viele dumme Teams gibt's leider nicht mehr in der Liga. Ja, ist tatsächlich so. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Aber ich hoffe ja ein bisschen, dass Orlando daran geht. Vielleicht haben die einfach Jaden irgendwie erfüllt. Sacramento. So. Wenn Sacramento Boogie 200 Millionen für 5 Jahre gibt, mein Gott, dann können sie auch noch eben 50 für Derrick Rose raushauen. Ja, die Sache ist, es gibt halt nur eine Handvoll Teams, die überhaupt Point Guards brauchen. Also wir können es gerne durchgehen. Cleveland braucht keinen, Toronto braucht keinen, Boston braucht keinen, Atlanta braucht keinen, Washington braucht keinen, Charlotte braucht keinen, Indiana vielleicht, Chicago braucht ihn nicht, Detroit braucht keinen, Milwaukee könnte einen gebrauchen, Orlando kann einen gebrauchen, Philly kann einen gebrauchen. Ich sehe nur immer tatsächlich, dass er mit zu den, also wir reden oft über Basketball-IQ, Phil, und er hat wirklich einen, glaube ich, mit einem der niedrigsten, gerechnet auf seine Usage-Rate, einen der niedrigsten Basketball-IQs in der ganzen Liga. Es ist unglaublich, was er für schlimme Entscheidungen trifft. Ich denke, wir sollten dann stattdessen jetzt lieber auf eines der schlechtesten Teams der letzten Dekade zu sprechen kommen. Kommen wir zu den Philadelphia 76ers, die dieses Jahr tatsächlich aber nicht mehr so krass sacken wie in den letzten Jahren. Trust the process. Und das ist vor allem einem Spieler zu verdanken. Joel Embiid, the process, der sich das zum Spitznamen gemacht hat. Ich glaube, dass es kaum Spieler gibt, die so sehr ein Internetphänomen sind wie er dieses Jahr. Der Liebling der Blogosphäre, wenn man so will, bei 25 Minuten im Schnitt mit einer Minute Restriction legt er im Prinzip 20 Punkte auf, was schon absolut abartig ist, wenn man sich dann die Advanced Stats oder auch einfach nur die 36 Minuten Stats anschaut. Bei 36 Minuten liegt er bei 28,3 Punkten und 11,2 Rebounds und 3,5 Blocks. Ich finde das immer ein bisschen gefährlich. Vielleicht lass uns dann direkt da mal kurz reinspringen, weil es natürlich der Spieler ist, über den man reden muss. Oh nein. Hallo? Hallo? Oh. Scheiße. Ja, okay. Irgendwie auf einmal habe ich nichts mehr gehört. Als ich gehustet habe. Hast du dann aufgelegt? Ja, ich habe gerade aufgelegt, weil ich nichts mehr gehört habe. Diesmal war ich nicht eloquent, aber in einem guten Rage. Ja, dann setz nochmal an. Wir fangen mit Embiid mal an und den Advanced Metrics. Ich höre mich aber gerade doppelt. Warte mal. Hallo, hallo, hallo? Ja? Nee, ich höre mich doppelt. Ich habe echt... Ach so. Das haut einen immer ein bisschen raus. Raus. Ja, also ich denke, da können wir dann direkt mal einsteigen und loslegen. Das macht ja durchaus sehr viel Sinn, das auch direkt zuallererst zu besprechen. Joel Embiid, the process. sicherlich so der Darling der Blogosphäre dieses Jahr und werden alle möglichen Statistiken auf 36 Minuten hochgerechnet und dann wird gesagt, ja, wenn er das eben auflegen würde, besagte 36 per Stats, dann ist er auf einem Level wie Prime Hakeem oder Rookie Jordan oder sowas. Und ich muss sagen, muss man den Stat-Gurus von ESPN, den Kevin Peltons und Tom Haberstrohs dieser Welt dann doch mal das Timeout-Zeichen zeigen und sagen, okay Leute, wenn ihr euch das anschaut, und das tut ihr sicher, dann seht ihr, dass Joel Embiid jede Possession aufsaugt wie ein Schwamm, wenn er spielt, von den 76ers. Das muss er machen, aber das macht er dann dementsprechend auch. Das würde er sicherlich nicht machen, wenn er 36 Minuten auf dem Parkett steht, weil dann das mit Abstand die schlechteste Offense wäre. Und sie ist jetzt schon die schlechteste Offense der gesamten Liga. Das ist zu einseitig. Das wird man im zweiten Jahr auch ganz anders machen müssen. Ich möchte da jetzt nicht zu negativ sein. Er macht wirklich großartige Sachen. Und er ist sicherlich nicht der Grund, wieso das so schlecht ist, aber es ist sehr, sehr berechenbar, was die 76ers machen. Ja, es ist auch immer wieder die gleiche, also es wiederholt sich ja, die NBA und ihre Hypes wiederholen sich ja immer in so Zyklen. Das hatten wir vor 2-3 Jahren mit Anthony Davis, das schon gesagt wurde, der wird überhaupt nicht mehr zu schlagen sein und auch er alleine in einem Team reicht aus, um sie in die Playoffs zu führen. Haben wir jetzt gesehen, dass das nicht klappt, auch wenn er nach wie vor fantastisch spielt. Die Dirk-Vergleiche mit Kristaps Porzingis, Karl Anthony Towns als der dominanteste Spieler und wahrscheinlich schon in 2 Jahren MVP. Das geht immer alles so schnell und dann muss man das aber ein bisschen relativieren, weil die Jungs einfach noch verdammt jung tatsächlich sind. Bei Joel Embiid, die eine Sache, ja, er spielt nur 25 Minuten. Ich persönlich finde das genau richtig, weil das ist das Juwel der Franchise und da sollte man ganz behutsam nach der Verletzungshistorie jetzt anfangen, ihn an die NBA zu gewöhnen. Dass er in der NBA direkt seinen Mann stehen kann, das zeigt er jetzt, aber es gibt überhaupt gar keinen Grund, ihn jetzt schon in Back-to-Backs oder so am zweiten Abend spielen zu lassen. Deswegen, aber dennoch zu 36 Minuten, wo du gerade gesagt hast, die Expertenrunden rechnen das immer gerne hoch, da fehlen halt mal schlappe 11 Minuten aktuell. Und in 11 Minuten wird wahrscheinlich auch die Effizienz und die Turnover-Rate, das wird alles ein bisschen negativer ausfallen, in der Natur der Sache, wenn man mehr spielt. Deswegen einfach mal abwarten, wenn er denn dann so weit ist, dass er wie andere NBA-Superstars auch so viele Minuten spielt. Zweiter Punkt, den ich gerne machen würde zu ihm, ist, mir gefällt das auch super. Ich hatte letzte Woche schon mal gesagt, irgendwie so ein bisschen, wie er läuft und wie er sich bewegt, das macht einem so ein bisschen Sorgen, weil so richtig, so dynamisch. Nicht leichtfüßig. Genau. Leichtfüßig ist genau das richtige Wort. Es sieht überhaupt nicht leichtfüßig aus, sondern es sieht nach sehr viel Arbeit aus, wie er da über den Korb schlurft teilweise. Und den Punkt, wie gesagt, den ich noch machen möchte, ist, es ist, wenn er auf dem Platz ist, natürlich, wie du gesagt hast, alles auf ihn zugeschnitten. Ich glaube auch das, da werden sich seine Zahlen ein bisschen relativieren, wenn denn dann Ben Simmons zum Beispiel in der nächsten Saison da ist, der auch so ein Cornerstone für diese Franchise sein soll. Oder vielleicht ein legitimer anderer Rollenspieler, der auch seine 10-12 Schüsse im Spiel abkriegt. Aktuell ist es so, dass er selbst mit den 25 Minuten der mit Abstand beste Spieler in diesem Kader ist. Sobald eine Nummer 2 oder auch eine Nummer 3 dazukommt, wird das auch sich ein bisschen relativieren. Also cool, wie es jetzt ist, aber mal abwarten. Wir sind ja gerade erst am Anfang seiner NBA-Karriere. Ja, interessant wäre dann eben zu gucken, wer diese potenzielle Nummer 2 sein könnte. Und eigentlich hatte man ja gedacht, dass das Inhouse der Fall ist, wie man so schön sagt, in Jahlil Okafor. Ich denke, da können wir gleich kurz nochmal drauf zu sprechen, oder müssen wir drauf zu sprechen kommen. Ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Elephant in the Room, wie es im Englischen heißt. Und großes Mea Culpa, dass ich jetzt immer auch so viele Anglizismen hier raushaue, aber ich arbeite tatsächlich auch auf Englisch und dann ist es mittlerweile ein bisschen schwierig, da irgendwie den Kopf gerade zu bekommen und die Sachen dann nicht im, das ändert im sich, wenn Eifer des Gefechts. Na gut. Kriege ich jedes Mal eine Ohrfeige, hast du gesagt. Mhm. Aber bevor wir zu Jahlil gucken, doch ein bisschen genereller, wie so die 76ers stehen und vielleicht auch, wie sie es jetzt geschafft haben, in den letzten 10 Spielen 7 zu gewinnen. Das sollte man ja durchaus erwähnen. Wir haben die Tendenz, doch ein bisschen das immer zu sehr auseinander zu klappaustern und so negativ zu sein. Aber bei all den negativen Stats, die man ja findet und die ich gerne auch nachher nochmal nennen werde, läuft es doch wesentlich runder als in den letzten Jahren, wo man teilweise was sie jetzt, die Anzahl an Siegen, die sie jetzt zu Buche stehen haben, gab es im Prinzip nach 82 Spielen in den letzten Jahren immer. Insofern ist das schon wesentlich runder. Man hat in der Offseason gestandenere Spieler ins Team geholt, die dann im Beat helfen. Ich glaube, ein Spieler, der dir es besonders angetan hat in dieser Rolle, ist Ersan Ilyasova. Absolut. Und da könnten wir tatsächlich auch noch mal kurz in unsere Section von vorhin reingehen, denn er ist auch Free Agent im Sommer und ich glaube, er wird auch einen ziemlich ordentlichen Vertrag unterschreiben. Und die 76ers haben auch schon mit Recht meiner Meinung nach gesagt, dass sie ihn gerne resignen möchten, denn er ist einfach wahnsinnig effizient und führt diese Rollenspieleraufgabe, füllt er super aus. Er schießt knapp 39% von der Dreierlinie, was für seine Position echt gut ist, hat mit 29 Jahren auch noch, was die Jahre angeht, ein bisschen Upside, schießt 46% fast aus dem Feld, 15 Punkte, 6 Rebounds, das ist total ordentlich für einen Rollenspieler, sage ich mal. Und was die größeren Jungs im Kader angeht, ist er vielleicht auch jemand, der an die Tür klopft und sagt, hey, bei aller Diskussion über Lernens Noel, Okafor und Embiid, vergesst mich da mal nicht. Also es macht schon Sinn, ihm auch weiterhin seine Touches zu geben. Definitiv ist das der Fall. Ich musste gerade nur ein bisschen schmunzeln, weil wenn die 76ers sagen, sie wollen ihn gerne weiter unter Vertrag nehmen, dann haben sie natürlich auch im Hintergrund, dass es einen sogenannten Salary Floor gibt, den sie wieder mal nur mit Ach und Krach erwischt haben. Also für, vielleicht als Hintergrund für euch, man muss eine gewisse einen gewissen Prozentsatz des Salary Caps auf jeden Fall zahlen. Falls man diesen Salary Floor nicht erreicht, dann wird das Geld, das dazwischen liegt, also sozusagen die die Subtraktion dessen, aufgeteilt unter den Spielern, die unter Vertrag sind. Also man muss auf jeden Fall als Team diese Summe zahlen. Ich glaube, das lag dieses Jahr bei 72 Millionen, 74 Millionen, sowas um den Dreh rum. Und da sind sie gerade erst rübergekommen. Das liegt unter anderem daran, dass sie einfach Jared Bayless einen Dreijahresvertrag für 27 Millionen gegeben haben, der auch sinkt. Also das ist eines dieser Verträge. Sie wollen ihm möglichst viel in seinem ersten Jahr geben, um diesen Salary Floor zu erreichen, weil Embiid, Okafor, Noel, Saric, Holmes, Covington etc. alle in ihren Rookie-Verträgen sind. Insofern macht das durchaus Sinn, Ilyasova dann nächstes Jahr gerne über 10 Millionen pro Jahr zu geben, möglichst viel in das erste Vertragsjahr zu geben, das können die 76ers sich auf jeden Fall erlauben. Ich will nur sagen, es wäre auch, also allein aus rein sportlicher Sicht wäre es völlig okay, wenn sie das machen, weil er einfach eine echt gute Saison spielt und auch noch durchaus die Upside hat, das über 2-3 Jahre weiterzumachen. Also es ist nicht so, dass ich sage, ja, das ist so ein Kandidat, den kannst du mal verlängern, sondern nee, das macht schon Sinn und ich glaube auch ein, zwei andere Teams werden sich ihn genauer angucken. Definitiv kommen wir zu ein paar anderen Spielern. Ich glaube, Sergio Rodriguez ist so ein bisschen ähnlich zu nennen in der Warte. Man hat ihn aus Europa zurückgeholt in die NBA, hatte einige sehr, sehr gute Jahre bei Real Madrid in der Euroleague und ist auch ein Spieler, der mir sehr gut gefällt. Auch schon damals, als er bei den Sacramento Kings gespielt hat in der NBA, ist so ein ganz klassischer spanischer Point Guard Typ, so ein Floor General, Pass First, Pass Second, der sich aber ganz gut den Dreier, auch den NBA Dreier angeeignet hat, ist aber jetzt auf der Bank gelandet und anstelle dessen spielt TJ McConnell. Genau. Der sicherlich wie kaum jemand anders so diesen Prozess der 76ers verkörpert. Er ist offensichtlich auf den ersten und auch zweiten Blick kein durchschnittlicher NBA-Spieler, aber bringt ein paar Sachen, die 76ers jetzt haben wollen. Ich glaube, er ist jemand, der sehr gut harmoniert mit Embiid. Er ist jemand, der sehr viel Energie bringt, der aber gleichzeitig defensiv komplett von eigentlich jedem Starting Point Guard der Liga zerstört wird. Ja, ich glaube auch, sie suchen sich die Rollenspieler natürlich danach aus, wer jetzt gut mit Embiid funktioniert und TJ McConnell gehört dazu, hatte sein Breakout-Game durch den spielentscheidenden Wurf gegen die New York Knicks und dann tatsächlich Sergio Rodriguez so ein bisschen die Starterrolle abgenommen, kann kaum scoren, ehrlich gesagt, umso peinlicher, dass die Knicks von ihm den entscheidenden Wurf kassiert haben, aber so was die Assists angeht, dass er den Ball ganz gut laufen lässt, das Spiel so ein bisschen über ihn, aber nicht durch ihn funktioniert, also er den Ball eigentlich relativ schnell weiterverteilt, sehen seine Statistiken jetzt auch in der Starterrolle gar nicht so verkehrt aus. Du hast gerade die Defense angesprochen, also ich glaube, dass da ist auch ganz klar, dass beide, sowohl Sergio Rodriguez als auch TJ McConnell, da gegen bessere Point Guards nicht mithalten können. Dennoch muss man sagen, wir haben gerade über diese 7 Spiele oder diese 7 Siege in jüngster Vergangenheit gesprochen. Defensiv sieht das eigentlich alles gar nicht so schlecht aus, was die 76ers machen. Ich habe jetzt gerade mal geguckt. Sie sind das viertbeste Team, wenn es darum geht, die Assists des Gegners im Rahmen zu halten, beziehungsweise dass der Gegner den Ball nicht so weit laufen lassen kann. Sie verteidigen, sind ein Top-5-Team, wenn es um die Dreierverteidigung geht. Also das ist alles gar nicht so verkehrt. Als Team-Defense in den Einzelpersonen, wie du jetzt mit Connell gerade angesprochen hast, ist da natürlich noch, ich will mal sagen, Luft nach oben. Hallo Phil? Yes, sorry. Ja. Ich bin wieder da. Man könnte sagen, ich bin sowohl ganz tief in den Stats, ich habe gerade nebenher, mea culpa, so mir die ganzen Rookie-Statistiken angeguckt aus den letzten 30 Jahren. Ich bin also tief im Basketball-Reference versunken. Nimm uns mit! Auf einmal nur Phil, weil ich eben gucken wollte, ob das tatsächlich absolut verrückt ist, was er da veranstaltet, verglichen mit den LeBron James, den Tim Duncans und den Admirals dieser Liga. Ja, dann nimm uns mal mit in die Statistiken. Glaube, ja, pro Minute ist das schon richtig. Total ist es so eine Sache, wenn du halt eine 36% Usage Rate hast, wie das jetzt bei Joel Embiid dieses Jahr der Fall ist. Wie gesagt, es ist, glaube ich, ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen, da sich anzuschauen, was Embiid bei mehr Spielzeit machen würde. Ich glaube nicht, dass das sowohl was die Effizienz als auch die Totals betrifft irgendwie einfach hochrechenbar ist. Mhm. Das ist ein großer Fehler, den manche Leute das manchmal verfallen. Ja. Gerade wenn du dann jemand hast, der für ein gutes Team gespielt hat als Rookie, ist das auch nochmal was anderes. Oder ein Team, was zumindest 2 Scoring-Optionen hat. Das ist bei den 76ers nicht der Fall. Insofern belassen wir das vielleicht mal in der Statistikschublade. Aber kommen wir doch mal auf Jahlil Okafor zu sprechen und dann damit ja auch direkt auf jeden Fall auch auf den Elefanten im Raum, inwieweit er und oder Noel das Team verlassen müsste und wer der bessere oder weniger schlechte Sidekick für Embiid wäre. Okafor hat sicherlich, was die Trade Value betrifft, einiges verloren. Letztes Jahr war er noch der Go-To-Guy, hat bei extrem Mauer-Defense trotzdem einige 20-10 Spiele hingelegt, so dass einer von uns beiden ein ziemliches Loblied auf ihn gesungen hat. Das sag ist, ruhig, wer. Was die puren Nummern betrifft, dieses Jahr nicht unbedingt mehr so. Das liegt aber auch daran, dass er enorm viel wesentlich weniger spielt und auch wesentlich weniger den Ball hat. 23 Minuten im Schnitt nur noch, setzt einige Spiele sogar aus, in denen Embiid spielt und kommt dann zum Zuge, wenn Embiid im Back-to-Back oder bei einem Roadtrip halt dann nicht gespielt wird, sondern geschont wird. Ich glaube, dass da sich die 76ers, wenn sie ihn denn abgeben wollen, was ja danach aussieht, sehr, sehr in den Fuß geschossen haben. Ja, ich glaube, Jahlil Okafor hat es schwer, weil 2 Sachen in seinem Game. Also, lass mich so erklären. Ich finde, er hat natürlich den Nachteil, wenn du neben Embiid spielst, dass du das Spiel nicht breit machen kannst. Was lachst du so? Nee, alles okay. Ich musste gerade nur schmunzeln. Lachen im Hintergrund. Ja, hast du, weil ich im Hintergrund habe, wie es echot. Hallo? Ja. Und ich kann's nicht. Naja. Du warst in the zone. Naja, was ich sagen will ist, er hat's schwer, weil er kann das Spiel nicht stretchen. Er ist ein Spieler, der im Grunde nur über sein Low-Post-Game im Grunde einsetzbar ist. Das ist in dem Basketball, so wie er gespielt wird, jetzt mittlerweile ein bisschen schwierig, dann für ihn eine Rolle zu finden. Das könnte man kompensieren, wenn man sagt, das Offensivspiel ist uns eigentlich nicht so richtig wichtig, da haben wir ja Embiid, sondern wir brauchen defensive Unterstützung für Joel Embiid. Und das bringt er auch nicht. Er ist auf seiner Position einfach ein sauschlechter Verteidiger. Plus er kann nicht rebounden. Als Seven-Footer, der irgendwie 4 oder 5 Rebounds, also eigentlich noch schlechter als Brook Lopez auf seiner Position ist, reicht das bei weitem nicht aus. Und da hat meiner Meinung nach eigentlich Nerlens Noel im Defensivspiel schon alleine die Nase vorn. Das ist unheimlich schwierig. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, wir sprechen so oft über Intangibles, dass die ganzen Sachen, die letzte Saison neben dem Court passiert sind, dass die andere GMs so ein bisschen davor zurückschrecken lassen, vielleicht auch um so jemanden eine Franchise aufzubauen oder ihm in Zukunft eine wichtige Rolle im Team zu geben, weil wenn jemand bei den Philadelphia 76ers, die nun wirklich nicht im Licht der Öffentlichkeit gestanden haben, oder besondere Medienpräsenz gehabt hätten, wenn dann irgendwie so mal, ja, die sind eh scheiße in den letzten 3 Jahren. Wenn jemand da dem Druck schon so nicht gewachsen ist, dass er so oft neben dem Court sich irgendwelche idiotischen Sachen leistet, dann noch offensichtliche Schwächen auf dem Court hat, dann wird's echt schwer, den zu verkaufen, glaube ich. Ich glaube, dass das manchmal auch aus Deutschland und aus journalistischer Sicht extrem überbewertet wird. Ich glaube, viele GMs würden immer das Talent nehmen und weniger auf die Sachen abseits des Platzes schauen. Ich glaube, dass das wirklich so unsererseits die moralische Ebene ein bisschen zu hoch angesetzt wird, richtigerweise. Also ich meine, wir sind nicht die GMs. Ich finde, man muss das herausarbeiten und nennen, aber ich glaube, dass den GM das im Prinzip vollkommen egal ist, wenn die Jungs 20 Punkte aufs Korb bringen. Ja, das stimmt, aber ich glaube auch eben nicht, dass er das machen wird in nächster Zeit. Aber vielleicht eine Sache, warum ich gerade schmunzel, erinnere dich mal daran, bei seiner Pressekonferenz, als er gedraftet worden ist, wo das Trikot einfach in die Ecke geflogen ist. Ja, stimmt. Wie viel Bock er alleine schon auf die 76ers hat. War nicht der Mic-Drop, sondern der Jersey-Drop, den er da hingelegt hat. Also wenn ihr das nicht mehr im Kopf habt oder eure Erinnerungen nochmal auffrischen wollt, gebt das gerne mal rein. Einfach Jahlil Okafor Jersey-Drop, das war absolut fies. Also da hat er wirklich einen schlechten Agenten gehabt oder einfach hat sich nur strohdumm gegeben, so eine Aktion in der Pressekonferenz zu geben. Aber ich muss sagen, es ist natürlich so ein bisschen auch eine Philosophiefrage basketballerisch. Ich sage, dass Spielertypen eines Enes Kanter, eines Jahlil Okafor durchaus gebraucht werden können in dieser Liga. Das sieht man auch mit Zach Randolph in Memphis. Das muss natürlich passen im Gesamtkonzept, offensiv und defensiv muss das auch kompensiert werden. Das ist meiner Ansicht nach der Fall. Ob die beiden nun harmonisch zusammenspielen können, Embiid und er, ist eine andere Frage, aber ich glaube, dass Embiid und Noel absolut nicht zusammenspielen können. Insofern, wieso spielst du ihn dann nicht mehr? Ja, also ich verstehe das schon, aber da sind wir vielleicht echt anderer Meinung, glaube ich, einfach, weil ich glaube, die du gerade genannt hast, Enes Kanter, der spielt meiner Meinung nach eine andere Rolle bei den Oklahoma City Thunder offensiv, als Okafor das macht, weil er jemanden, einen Defensivspieler neben sich hat, in Steven Adams, auf den er sich hundertprozentig verlassen kann, der so viel ausgleichen kann. Und Zach Randolph ist einfach defensiv so stark, also oder war jedenfalls die letzten Jahre so stark. Und ich finde halt, die Schwächen im modernen Basketball offensiv und die generellen Schwächen defensiv machen es schwer, auf Jahlil Okafor zu bauen. Und wenn wir darüber reden, dass wir mit Talent gehen würden, dann würde ich sagen, wenn der Cornerstone meiner Franchise Joel Embiid ist und das größte Talent im Kader, dann brauche ich neben ihm jemanden, der ihm defensiv den Rücken frei hält. Und den habe ich ja eigentlich schon in Nerlens Noel. Deswegen würde ich wahrscheinlich mit ihm gehen. Ja. Also kann man so oder so sehen, ehrlich gesagt. Stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, du hast recht. Sachen wie defensives Rebounding oder einfach auch nur Effort, also Einsatz, ist absolut nicht da bei Okafor und das ist sicherlich eine rote Flagge. Wenn du aber so viele Schwierigkeiten hast zu scoren, dann muss ich ehrlich gesagt sagen, dann muss es 10 Possessions geben pro Spiel oder lass es meinetwegen 6 bis 8 sein, wo du ihm einfach den Ball gibst. Und wenn er isolastig ist, dann soll das eben so sein, dann machst du das aber trotzdem. Weil wenn du Robert Covington hast, der 30% Dreier wirft, 37% aus dem Feld, wenn du, und darüber müssen wir gleich nochmal sprechen, Dario Saric, der eine absolute Katastrophensaison spielt offensiv, der offensichtlich nicht der Stretch-Vierer ist, neben Embiid. Wenn du Nick Stauskas 7 Würfe pro Spiel gibst, die er 40% der Zeit verwerten kann, ich habe ja hier sogar noch ein Beispiel, das musste mich kurz runterscrollen lassen, wenn das Offensiv-Rating von Covington und Saric unter 100 ist, deutlich unter 100, und folgende Spieler ein Offensivrating über 95 oder über den beiden haben, da lässt sich nennen einen Augenblick: Andrew Bogut, Kyle Singler und Alex Ejinsa. und Kent Bazemore, die alle dieses Jahr eine absolute Seuchensaison spielen, haben alle bessere Offensivratings als genannte 76ers. Daran sieht man eben schon, wie mau die Offensive ist und wie lahm und wie unausgeglichen ja, auch, ne? Die Würfe ja, verteilt doch, werden. Ja, und auch einfach viel zu simpel dann noch sind. Das liegt natürlich daran, dass das Spielertypen sind, die nicht ihren eigenen Schuss kreieren können in der NBA. Das sind Rollenspieler per se, die gefüttert werden, bestenfalls dann doch durch einen Guard, der distributed. Und da kommen wir ja eigentlich dann auch schon zu dem Spieler, den sie schon in ihrem Kader haben, der diese Person sein könnte. Als Point Forward, wenn man so will. Und das ist Ben Simmons. Meinst du, dass er den Kader und die Rollenspieler, die sie haben, doch, sobald er dann zurückkehrt, diese Saison noch, so viel besser machen kann? Durch sein Passing? Ja, also ich finde es im Moment schwierig zu beurteilen, weil ich ihn einfach kaum gesehen habe. Also ich habe mir ein paar College-Highlights angeguckt, ich habe mir so ein bisschen so von Basketball-Insiders auf YouTube so ein paar Statistik-Referenzwerte, Plays von ihm angeguckt und ein bisschen Summer League, die man ja nie bewerten sollte. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Also es wird schon seinen Grund haben, warum er als Riesentalent gilt und warum auch LeBron James sagt, dass er in Ben Simmons in der Fortführung der Rolle des Point Forwards, die LeBron ja so ein bisschen in, also nicht erfunden vielleicht, aber inne hat in der NBA, dass er da in Ben Simmons seinen legitimen Nachfolger sieht. Das wird schon alles seinen Grund haben. Ich kann es nur aktuell sehr schwer beurteilen und es ist natürlich auch wieder ein Gamble der 76ers, aber was natürlich dann hinterher hoch belohnt werden könnte. Ich würde die Frage gerne damit verknüpfen, um dir eine zurückzuschießen, und zwar, wenn wir reden ja immer über Trust the Process und so weiter, und dieser Process geht ja offensichtlich, wenn wir uns jetzt gerade über diese ganzen Unwägbarkeiten unterhalten haben, der geht ja noch ein bisschen weiter. Von dem Kader, so wie er jetzt da ist, und wir rechnen Ben Simmons mal dazu, wer ist denn in 3 Jahren noch dabei und wer ist in 3 Jahren nicht mehr dabei? Also Stichwort auch junge Spieler wie Noel, wie Okafor, wie Covington und so weiter und so fort. Wer gehört denn zum Process und wer wird nicht Teil des Process sein? Ja, da ist auf jeden Fall Timothée Luwawu-Cabarrot zu nennen. Nein, also ernsthaft, das ist ja auch einer der First-Round-Picks gewesen. Luwawu-Cabarrot steht auch auf dem Feld, kein Scheiß. Wir nehmen das ja ernst, wenn man uns Spiele angeschaut. Ist durchaus ein interessanter Spieler, 95er Jahrgang. Aber was das Core betrifft, und darauf spielt ja deine Frage an, also ich glaube schon, dass Saric da dabei sein wird, Simmons natürlich auch im Beat. Rishon Holmes ist eine interessante Option, gerade wenn man Nerlens Noel loswerden sollte, ist das, glaube ich, jemand, der Rim Protection geben kann. Unglaublich hoher Spieler, sammelt Fouls wie sonst was, aber durchaus jemand, der interessant ist. Ich glaube, Covington ist ein Spieler, den du brauchst momentan, bis sie jemand anders haben, der gut Wings verteidigen kann. Den müssten sie dann erstmal draften, weil Ben Simmons ist das zunächst erstmal nicht. Er hat die physischen Tools dafür, aber nicht den Willen momentan. Insofern ist Covington sicherlich auch jemand dabei, aber das ist so, das sind im Prinzip die Leute, die meiner Ansicht nach mit drin sind. Noel und Okafor würde ich da jetzt nicht unbedingt reinnehmen. Und keinem aus dem Backcourt. Ja, Robert Covington hat sich ein bisschen als, wahrscheinlich aus Mangel an Alternativen, als der Klatschspieler im Moment der 76ers rauskristallisiert, ne? Also von den Spielen, die ich jetzt gesehen habe, auch im Hinblick jetzt auf unsere Analyse, war er derjenige, der im vierten Viertel in den entscheidenden Minuten die meisten Touches gekriegt hat. Klatsche 37%, aber die Klatschzahlen müsste man sich dann tatsächlich anschauen. Du hast recht, er ist auf jeden Fall jemand, der... Er scheut den großen Moment nicht. Kann ich das jetzt formulieren? Ja. Genau, der sich nicht davor, zurückscheut, sich einen eigenen Wurf zu erarbeiten, ob das nun gut ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber jetzt auch mal im Hinblick auf die Coaching-Regie, ist das doch gut. Ich glaube, dass man jetzt auch in Brett Brown jemand hat, dem man diesen Prozess durchaus anvertrauen kann, der aus der Popovichen Riege kommt, der mit jungen Spielern schon lange zu tun gehabt hat und der, glaube ich, auch junge Spieler sehr gut erreichen und aufbauen kann. Insofern sind die Eckpfeiler da. Wir waren jetzt ein bisschen böse. Man muss natürlich im Kopf haben, dass nicht dieses Jahr der Peak für die 76ers sein soll. Insofern ist das alles relativ, was wir hier gesagt haben und kritisiert haben. Denn dieses Team wird in 5 bis 6 Jahren peaken. Frühestens. Ja. Man hat eine Armada an Draftpicks, die noch mit dazukommen. Die Hälfte, wenn nicht 70% der Top-Talente des Kaders oder der jungen Spieler des Kaders, sind unfassbar roh und werden sicherlich noch 2 bis 3 Jahre brauchen, bis sie sich überhaupt an das Tempo und das Spielniveau in der NBA angegleicht und angepasst haben. Insofern ist das alles mit 2 Kilo Salz zu nehmen, was wir hier sagen, aber dennoch, ich möchte das nochmal erwähnen, ich sage das sehr häufig, es muss Licht am Ende des Tunnels geben und es muss auch mal Erfolgserlebnisse geben, deshalb ist es wichtig, dieses Jahr auch schon mal ein paar Spiele zu gewinnen. Das hat man dieses Jahr anders gemacht als in den letzten Jahren, wo man im Prinzip gesagt hat, ja, je weniger Siege, desto besser. Jetzt sieht es wenigstens so aus, dass man enge Spiele versucht zu gewinnen und auch versucht, enge Spiele überhaupt erst zu haben. Aber der erhobene, mahnende Zeigefinger. Man sieht eben auch an anderen Beispielen in der NBA, dass das kein Selbstläufer ist. Also nur weil du junge Spieler im Kader hast und viele Draftpicks hast und auch hoch draftest und auch vermeintlich sehr talentierte Spieler draftest, heißt das nicht, dass sich dann automatisch der Erfolg einstellt. Wir haben oft schon über die Minnesota Timberwolves gesprochen, die ja im Grunde vor einer ähnlichen Situation stehen, dass sie ganz viele junge Spieler haben und auch tolle junge Spieler haben, die in den nächsten Jahren zu den Besten in der Liga gehören sollen. Aber wir haben da auch vor der Saison gesagt, es wird eigentlich jetzt mal Zeit, wenn die alle fit sind, schon ein paar Spiele mehr zu gewinnen. Und auch da hat sich der Erfolg nicht unmittelbar eingestellt. Das heißt, für so einen Verein ist es natürlich super schwer, immer weiter die Geduld zu behalten. Aber am Ende des Tages ist das Licht am Ende des Tunnels, wie du es gerade genannt hast, jetzt aktuell viel größer und viel heller, als dass es das noch vor 2, 3 Jahren war. Denn jetzt werden Spiele gewonnen und man sieht eben, dass die Gambles oder dass die Picks mit Embiid, dann vielleicht jetzt auch bald mit Ben Simmons, dann auch irgendwann Früchte tragen und diese gescholtene Fanbase dann auch endlich zu kleineren Erfolgserlebnissen kommt. Aber nochmal, ich glaube, das ist kein Selbstläufer. Ich glaube, da ist noch verdammt viel Arbeit vor sich, dass man es auch eben schafft, dass diese ganzen jungen Spieler gleichzeitig peaken. Ja, das stimmt. Ich glaube, es ist schön zu sehen, dass man jetzt ein weiteres Team hat, was nach oben zeigt, nicht nur so was die Assets betrifft, sondern eben auch das Talent und so ein bisschen ein Entwicklungsprozess, der dann dabei ist. Gerade jetzt auch im Osten, wo einige Teams da sind, die in der Breite sehr viel mehr Talent halt anhäufen. Rankt mir mal bitte folgende Teams 1 bis 3 in Talentdichte. Nicht unbedingt Ceiling, sondern Talentdichte mit dem momentanen Kader. Alles nur im Osten. Philly, Milwaukee und Boston. Junge Spieler. Junge Spieler, Sport, okay. Also nicht Al Horford. Genau, das meine ich. Also ich würde bei Boston dann Al Horford rausnehmen, ne? Alles unter 25. Dann würde ich doch Milwaukee auf die 1 setzen. Alleine, weil ich glaube, dass Jabari und Giannis jedes Jahr weiter explodieren werden. Brockton! Ich glaube, Boston ist, also ist da dieser eine junge Spieler dabei, der so ein Riesen-Ceiling hat, wie das Milwaukee in Form von Giannis und die 76ers in Form von Embiid haben? Weiß ich nicht. Sind es am Ende doch wieder nur sehr gute Rollenspieler? Ist schwierig. Aktuell würde ich sagen, Stefan Raab zitieren mit TV Total, definitiv nein. Ja, also aktuell würde ich meine Kohle splitten zwischen den 76ers und den Milwaukee Bucks, ein bisschen mehr Kohle auf Milwaukee setzen und bei Boston ein größeres Fragezeichen machen, ob da in Zukunft... Ja, gigaweit, ne? Nimmt man da mit Minnesota noch rein, ich glaube, das... Ja, das sowieso. Dass man da eben das Wiggins, Levine, Towns Core hat, ich glaube, das ist schon interessant, wenn man da dann die Trios sich anschaut, ist Minnesota da talentmäßig wahrscheinlich vorne, aber... Und vergiss mal bitte in New York Mindaugas Kuzminskas und Willy Hernan Gomez nicht. Der heißt nicht Kuzminskas, der heißt WLAN. WLAN-Passwort. Ab sofort. Ja. Auch gar kein Passwort, einfach nur WLAN. Ja. Wir wollen es gut, nicht, ich glaube, wir sind durch, oder? Genau, wir wollen es nicht zu negativ machen, das haben wir schon mal gesagt. Wir beurteilen bei unseren Adoptionen der Teams natürlich weitestgehend erstmal den Status quo dieser Saison. Und der sieht deutlich besser aus als in den letzten Jahren bei den 76ers, aber eben auch noch nicht richtig gut. Ein paar Fragezeichen gibt's noch, aber wenn sie das clever anstellen, dann haben sie zumindest 2, 3 Pieces, mit denen man durchaus zum ernstzunehmenden Gegner auch in den Playoffs in den nächsten Jahren werden kann. ist es ein Team, was witzigerweise bei mir recht hoch im League Pass Ranking steht, aber nur für Condensed Games. Das ist sehr witzig, ich habe das jetzt gesehen diese Woche, als ich ein, zwei Spiele fast komplett gesehen habe. Das ist dann sehr schwere Kost, muss man ganz ehrlich sagen. Gerade wenn Embiid nicht spielt, ist das gar nicht mal unbedingt so schön anzusehen. Das ist ganz anders, wenn man sich ein Condensed Game anschaut. Dann macht das super viel Spaß. Dann sieht es sehr, sehr interessant aus, was sie da machen, und es macht Spaß. Insofern, das ist sicherlich auch ein Plus. Ja, also ein Spiel ohne Embiid würde ich mir jetzt tatsächlich auch nicht angucken, ehrlich gesagt. Also hast du gestern nicht Atlanta gegen Philly geguckt? Nein, ich habe ein weiteres unsägliches Spiel der New York Knicks geguckt und heute Morgen noch ein bisschen Zusammenfassung des Thrillers zwischen Cleveland und San Antonio. Das stimmt, das ist auch sicherlich eine gute Alternative. War ein bisschen mehr Talent auf dem Platz, möchte ich meinen. Ja, ich habe mir Philadelphia gegen Atlanta angeguckt, habe das aber dann zur Halbzeit ausgemacht. Ja, das war mein halber Sonntag. Eine Sache hätte ich aber noch, so ein bisschen in die Richtung Things That Make Me Smile. Ich bin ja hier in Shanghai und habe das Glück hier, kulinarisch doch einiges mitzubekommen. Einerseits echt immer die ganz kleinen Nudeljoints um die Ecke. Das ist macht wirklich einen Großteil dieser Attraktivität für China und für die Großstadt für mich hier aus, um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Das ist schon echt cool. Gleichzeitig mache ich halt beruflich habe ich dann doch auch mit Hotelmanagement zu tun und da, was so im Luxusbereich eher der Fall ist, das heißt für Meetings, wenn ich nicht selber bezahlen muss, kommt man dann doch ab und zu schon in den Genuss von sehr, sehr leckerem Essen. Ich glaube, dir geht's da ähnlich, wie ich dich kenne. Ich war jetzt letzte Woche noch am Bund hier, also bei der Skyline in Shanghai. Absolut großartig essen, tatsächlich mit Michelin Star und so weiter und so fort. Also das war schon mega, mega lecker. Muss ich sagen, ist eine Sache, die hört sich jetzt komisch an, aber je älter ich werde, doch durchaus Geld wert ist. Ich habe allerdings, wie gesagt, nichts bezahlt und habe dann mit meinem Chef nachher nochmal drüber gequatscht und dann war es aber auch schön, ein bisschen das in Perspektive zu setzen. Also da hat er echt mir auch gesagt, ja, Phil, und da waren wir absolut einer Meinung, letztendlich ist das auch nur ein Chefkoch. Und der macht jetzt nicht so besondere Sachen, der ist vielleicht ganz großartiger Experte, aber letztlich sitzt er in seiner Küche und ist Chefkoch und muss sich da jetzt nicht unbedingt was drauf einbilden. Ja. Ich habe auch im Prinzip eine kleine Analogie, einige von euch haben das vielleicht mitbekommen, kleine Analogie zu der deutschen Basketballlandschaft. Ich habe einen sehr schönen Übergang von Chefkoch und kulinarisch zum 2.2.2017. Denn am 2.2.2017 werden wir beide abends, wenn du wieder in Deutschland bist, uns treffen und hier in Düsseldorf ordentlich in einem Brauhaus wahrscheinlich Haxe essen gehen, was kulinarisch für uns aus der Region doch den jeweiligen Wert hat. Was wir aber noch machen werden, jetzt hör auf, irgendwelche Sachen zu schreiben. Ja. Habe ich gerade gar nicht gecheckt. Ja, eben. Oh Mann. Ich musste dir gerade die Auflösung meiner kleinen Analogie schicken. Es ging da weniger um Chefköche, die hinter der Küche stehen. Das vielleicht dazu. Aber du hast es angefangen. Ja, aber jetzt, ja genau. Was ganz Neues. Ja, wir machen was. Wir zeigen zum ersten Mal unsere Gesichter. Ihr könnt danach entscheiden, ob das eine schlaue Wahl war oder nicht. Denn am 2.2., wenn wir hier zusammensitzen werden, gehen wir nämlich nicht nur in ein Brauhaus gemeinsam essen und Altbier trinken, sondern um 21 Uhr werden wir uns in der alten From Downtown Zentrale meiner Wohnung einfinden und ein Facebook Live-Video machen. Wir möchten mit euch zusammen den ersten Basketball-Stammtisch live auf Facebook durchführen. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist am 2.2. um 21 Uhr, das ist ein Donnerstag, eure Facebook-Profile aufmachen und uns live dabei zugucken und auf jeden Fall auch mitmachen, wie wir über Basketball quatschen werden, live vor der Kamera. Wir haben dafür ein Event eingestellt bei Facebook, das heißt From Downtown NBA Stammtisch. Über unsere Facebook-Seite könnt ihr da gerne teilnehmen, damit ihr das auf dem Zettel habt, in eure Kalender eintragen und ich glaube, das wird super viel Spaß machen. Wie gesagt, ob das so eine gute Entscheidung ist, uns uns per Video zu zeigen. Das warten wir mal ab. Aber ich glaube, das wird einfach, wir haben Bock, irgendwie was Neues zu machen und es wird, glaube ich, verdammt lustig. Und es hängt, steht und fällt natürlich damit, dass ihr mitmacht. Also wir sind nicht nur innovativ in Sachen Paint Bildern oder so. Ich glaube, wir sind da auch der einzige Podcast in Deutschland, der das so macht. Ich glaube auch. Insofern wollen wir unsere Innovativität, Innovation ein bisschen herausarbeiten und haben Bock, das mit euch zu zelebrieren. Wird cool. Ja. Ja, wir machen gerne neue Sachen, anstatt die von anderen zu kopieren. Shots feiert. Ja, das war's für diese Woche. Einiges besprochen. Was wir jetzt machen werden, ist eine kurze Pinkelpause und danach Memory Lane aufnehmen. Da könnt ihr euch auch drauf freuen. Ein von uns beiden, ein Fan-Favorite von uns beiden werden wir besprechen. Und das gibt's dann wieder irgendwann Mitte der Woche, wie gewohnt. Yes. Hast du noch was? Nö. From Downtown. Reingehauen.